Ja, vielen Dank, guten Abend. Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit, auch und gerade in dem Zusammenhang eines Referats gegen Faschismus. Und ich denke, es passt in verschiedener Hinsicht. Man könnte verschiedene Fragestellungen da dran knüpfen. Unter anderem könnte man sich auch fragen, was dieser Völkermord mit dem deutschen Faschismus und dem Holocaust zu tun hat. Darüber wird auch viel debattiert, aber das werde ich heute nicht behandeln. Was ich tue, ist relativ aktuell, aktueller als wir geglaubt haben zu dem Zeitpunkt, als wir diese Veranstaltung so begonnen haben zu planen, nämlich wirklich die deutsche politische Auseinandersetzung mit diesem Völkermord in den Mittelpunkt zu stellen. Ich werde also zunächst mal was über diese diskursive Situation sagen, also wie das, was ich Benennungsverbot nenne und der Tabubruch, der vor 3 Wochen plötzlich erkennbar geworden ist, sich darstellt und dann einiges zu diesem aktuellen Hintergrund. Also so versuche ich das jetzt mal aufzuziehen. Das ist zunächst mal allgemein die Frage des Völkermords im 20. Jahrhundert, dann das Geschehen in diesen komplexen Kriegsereignissen, die wir inzwischen als den Namibischen Krieg von 1903 bis 1908 bezeichnen, dessen Publizität in Deutschland, das ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt, um zu verstehen, wie das in Deutschland funktioniert hat. Dann steht dem gegenüber eine koloniale Amnesie nach 1945, die aber gleichzeitig kontrastiert merkwürdig mit einer besonderen Verantwortung, die die Bundesrepublik dann für das unabhängige Namibia ungefragt übernommen hat. Schließlich die aktuellen Fragen, nämlich geht es, dass man sich entschuldigt, wie entschuldigt man sich und dann ohne Wiedergutmachung. Und schließlich möchte ich wieder zurückkehren zur aktuellen politischen Konstellation und das ein bisschen kommentieren und in Perspektive stellen. Zunächst mal Benennungsverbot und Tabubruch. Es ist sicherlich nichts Besonderes, leider, aber das muss man zur Kenntnis nehmen, dass Staatsverbrechen einem kommunikativen Beschweigen unterliegen, wie das im Hinblick auf den Holocaust für die 50er Jahre auch so bezeichnet wurde. Das heißt also, man weiß, was passiert ist, man hat sich aber darauf geeinigt, darüber nicht zu reden. Und wenn Sie sich das ein bisschen anschauen, dann werden Sie leicht feststellen können, dass diese Strategie, die Norbert Frei als Vergangenheitspolitik bezeichnet hat, also bitteschön eine Vergangenheitspolitik, die gerade darin besteht, die Vergangenheit in Quarantäne zu halten und nichts darüber öffentlich zu sagen oder so wenig wie möglich, dass diese Strategie auch im Hinblick auf den Holocaust in den 50er Jahren fast aufgegangen wäre, als die Kriegsverbrecher aus den Gefängnissen entlassen wurden, nicht verfolgt wurden, keine Gerichtsverfahren stattfanden und Ähnliches. Und es hat eben dann der Initiative Einzelner bedurft, also ich denke sinnbildlich, nicht nur sinnbildlich, paradigmatisch steht dafür der Name Fritz Bauer, der dann eben als hessischer Generalstaatsanwalt weitgehend auf eigene einzelne Initiative den ersten Auschwitz-Prozess zustande gebracht hat und auch dafür gesorgt hat, nebenbei, dass Eichmann in Jerusalem vor Gericht gestellt wurde. Das sind die beiden Ereignisse, wo man sagen kann, da ist etwas in Gang gekommen. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Was ich aber schon wichtig finde im Gesamtzusammenhang ist, dass man danach eigentlich immer weiter feststellen kann, es sind zusätzliche Opfergruppen aufgetreten. Also die Juden wurden irgendwann dann in den 60er Jahren ernst genommen über diese Abkommen mit Israel und der Jewish Claims Conference hinaus. Dann traten auf Sinti in Roma, dann traten auf Homosexuelle und so weiter. Also ich möchte mich gar nicht auf die Reihenfolge festlegen. Das wurde immer wieder zunächst mal ignoriert. Das hat erheblichen Aufwand gekostet, dass diese Opfergruppen anerkannt wurden. Also es kamen dann später die Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa dazu und so weiter. Die Liste ist sehr lang. Wenn man also etwa die Rentenansprüche, die vor wenigen Jahren verhandelt wurden, einbezieht, dann sieht man, das geht eigentlich in die Gegenwart hinein. Und ich denke, das ist eine wichtige Linie, die man sich vorstellen kann, wo man sich auch ein wenig hoffnungsvoll denken kann, dass auch koloniale Verbrechen nicht völlig aus solchen Prozessen des Nachholenden nicht erinnern, sondern thematisieren, denn wir wissen es alle, was passiert ist, oder wir können es leicht erfahren, also des Nicht-Thematisierens, dass sie da rausgenommen werden. Nun denke ich tatsächlich, es ist was passiert, nämlich es gab den 100. Jahrestag des Beginns des Völkermords an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs im damaligen Osmanischen Reich. Und plötzlich wurde hier über einen Völkermord geredet, wo ebenfalls vorher einiges passiert war, aber relativ wenig in Deutschland, vor allen Dingen, weil man von offizieller Seite politische Bedenken hatte, hier eine offene Sprache zu sprechen. Wie ist es passiert? Sie können sich erinnern, zunächst hat der Papst sich geäußert. Ich habe dann einen kleinen Text geschrieben, da haben wir dann noch nichts Definitives mitgemacht. Der hieß, der Papst bricht ein Tabu und irrt. Er hat das Tabu gebrochen, den Völkermord einen Völkermord zu nennen. Er hat ihn aber den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts genannt. Das heißt also, das, was in Afrika passiert ist, das war ihm nicht bekannt. Und es ist wirklich sehr schön, wenn man jetzt in der namibischen Presse liest, da sagen sie, es ist ja eine Delegation von katholischen Geistlichen in Rom. Und wie dann sie das so ausdrücken auf Englisch, and we hope they are going to educate the Pope about this. Also ihm Nachhilfe zu geben, das ist ja auch zu hoffen. Aber in der deutschen Politik, denke ich, hat das geholfen, eine Dynamik in Gang zu setzen, die dann eigentlich so bis in die Regierung hinein Druck ausgeübt hat. Also auch die Regierungsfraktionen, einschließlich der CDU-CSU-Fraktion, haben plötzlich darauf bestanden, dass diese Bundestagsresolution durchkommt. Der Bundespräsident hat sich geäußert und so weiter. Plötzlich hat es da Dynamik gegeben. Gleichzeitig stehen wir aber immer noch vor einer selektiven Benennung von Großverbrechen wie Völkermord. Das heißt also, es ist immer wieder wichtig, sich dieser Begebenheiten zu erinnern und darauf zu bestehen, dass sie anerkannt werden. Im Fall des Völkermords in Namibia, den ich gleich noch ein bisschen näher charakterisieren werde, ist immer auch ein Bezug auf den Holocaust zu sehen. Also ich hatte vor nunmehr 30 Jahren, man wird älter, das Vergnügen einer Podiumsdiskussion beizuwohnen in Münster, wo der spätere Generalsekretär der CDU und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses von Polen, gemeint hat, wir können diese Sache mit Namibia nicht thematisieren, weil dann relativieren wir, was wir den Juden angetan haben. Also die Opfergruppen werden in Konkurrenz zueinander gesetzt. Die Opferkonkurrenz ist ein grundsätzliches Problem, das man im Zusammenhang mit solchen Großverbrechen immer wieder zu bearbeiten hat. Aber da in dieser Strategie wird natürlich im Grunde genommen immunisiert. Trotzdem muss man sich natürlich auseinandersetzen damit, ein Vorwurf der Relativierung. Und ich denke, Jean-Christophe Chaumont, der dieses Buch Die Konkurrenz der Opfer geschrieben hat, das auch schon jetzt ein bisschen älter ist, hat das sehr ausführlich und schön dargestellt, dass es eigentlich darum geht, zu sehen, dass Auschwitz ein Fluchtpunkt ist, an dem sich der letztlich immer wieder reflektiert werden muss in solchen Fragen, ohne dass man jetzt sagt, das ist wie oder ähnliches, sondern dass man diese Möglichkeit, und das ist wichtig, sich klarzumachen, es ist nach wie vor eine Möglichkeit, deswegen ist auch das Reden von Unvergleichbarkeit und so weiter verkehrt, dass man sich die im Bewusstsein hält. Eine weitere Dimension des Benennungsverbotes habe ich noch aufführen wollen, die Ängste der Juristen im Auswärtigen Amt. Wenn es gewünscht wird, nachher noch ein bisschen ausführen. Die sind offensichtlich gewaltig. Es wird also alles getan, um dieses eine Wort, das V-Wort, nicht aufkommen zu lassen. Das ist also ist erstaunlich, in welchen Zusammenhängen das passiert. Und ich denke, die Angst besteht eben darin, wenn man anerkennt, was passiert ist, dann macht man sich juristisch angreifbar für Reparationen und Ähnliches. Darauf können wir dann auch noch zurückkommen. Ich wollte jetzt das ein bisschen in den Zusammenhang von Völkermord im 20. Jahrhundert stellen und dabei allerdings hauptsächlich auch die koloniale Dimension berücksichtigen. Massenverbrechen und Völkermord sind nicht dasselbe. Ich sage das nochmal hier ein bisschen genauer, aber beim Völkermord geht es eben nicht allein darum, wie viele Menschen umgekommen sind. Wenn in einer Region wie Zentral- und Südnamibia, wenn wir über den namibischen Völkermord reden, sprechen, dann müssen wir davon ausgehen, dass dort allerhöchstens 150.000 Menschen gelebt haben 1904. Wenn 150.000 Menschen nur dort gelebt haben, dann können natürlich nicht noch mehr umgekommen sein. Und wenn wir jetzt also an den Kongo, die Kongo-Gräuel, die in letzter Zeit öfter mal Ari Hochschild das Buch thematisiert wurden, denken, da sind 10 Millionen umgekommen durch dieses Kolonialregime, aber es war kein Völkermord. Und zwar war es kein Völkermord, weil die Verwaltung des Kongo nicht die Absicht hatte, diese ethnischen Gruppen oder irgendwie die Bevölkerung des Kongo auszulöschen. Ganz im Gegenteil, sie wollten sie ausnutzen. Sie haben das nur sehr rücksichtslos getan und aufgrund ihres Gewinnstrebens sind dann diese vielen Menschen umgekommen. Das ist ein schreckliches Verbrechen, aber es ist kein Völkermord. Im Fall von Armenien ist das anders. Im Fall von Armenien bestand die ausdrückliche Absicht, die Armenier, die vor allen Dingen in Ostanatolien lebten, zu eliminieren. Und das hat man getan, indem man sie umgebracht hat oder in die Wüste getrieben und also mehr getan hat im Grunde genommen, als das billigend in Kauf zu nehmen, dass sie umkommen, sondern sie sollten dort umkommen und das war das Ziel. Um Ausbeutung oder Ähnliches ging es hier nicht. Es gibt also hier eine Logik der Eliminierung von Menschen und das ist auch ja ein wichtiges Thema beim Holocaust als den Fluchtpunkt, den ich bezeichnet habe. Im Fall des Siedlerkolonialismus, da kommen wir noch drauf, hat das eine ganz eigene Dynamik, aber Völkermord bezieht sich eben auf diese Frage. Wichtigster Autor wahrscheinlich nach wie vor ist Raphael Lemkin, ein polnischer Jurist, der 1933 diesen Begriff geprägt hat, zunächst auf Polnisch und dann später in den USA auf Englisch, hat dann dieses Werk geschrieben, Axis Rule in Occupied Europe, und später ganz wesentlich die UN-Konvention gegen Völkermord mit geprägt. In dieser Konvention geht es eigentlich um zwei wirklich zentrale Punkte. Das eine ist, was wird eigentlich als Völkermord bezeichnet? Nicht eben die Tötung von massenhafte Tötung von Menschen in erster Linie, sondern die Absicht der Eliminierung einer Gruppe. Das kann auch ganz andere Formen annehmen, nämlich die Entziehung der Lebensgrundlagen, etwa, wie wir nachher hören werden, dadurch, dass sie eben einfach keine Möglichkeit mehr haben, ihr Leben zu unterhalten, fortzuführen. Eine weitere Form, die heute als Völkermord anerkannt ist, ist die Zwangsadoption von Kindern von Aborigines oder in Australien oder First Nations in Kanada, die inzwischen auch so bearbeitet wird in ihren Folgen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist nun die Intentionalität. Das heißt, dass also klar und deutlich erkennbar ist, die Absicht, diese Gruppe auszuschalten. In aller Regel mit sehr großen Opfern an Menschenleben, aber in den allerwenigsten Fällen ist es so, dass da niemand überlebt. Das wissen wir eigentlich auch, dass es immer Überlebende gibt. Es gibt deswegen auch Opfergruppen. Es gibt auch viele Menschen, die langfristig an Traumatisierungen leiden, an transgenerationalem Trauma, wie das besonders bei Überlebenden des Holocaust und ihren Nachkommen sehr gründlich erforscht worden ist inzwischen. Wer jetzt meint, dass gibt es ja, dass der Begriff Völkermord ist zu schwammig, es wird alles Mögliche gegen diesen Begriff vorgebracht. Das möchte ich jetzt gar nicht weiter kommentieren, aber ich möchte dazu sagen, die UN-Konvention als anerkannte internationale Norm stigmatisiert dieses Verbrechen auf jeden Fall. Sie hat es, wie wir alle wissen, wir müssen nur an Ruanda in 1994 denken oder fast gleichzeitig Geschehen in Srebrenica. Sie kann es nicht verhindern, das ist völlig klar, aber stigmatisieren kann sie es allemal und das ist immer noch wichtig. Und ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist für die Überlebenden und ihre Nachkommen, für die Opfergruppen, die Anerkennung des erlittenen Unrechts. Dass gesagt wird, es ist ein schweres Unrecht, es ist ein eigentlich unaussprechliches Verbrechen geschehen und das muss dann auch entsprechend von den Tätern oder im Fall eines Völkermordes, der nun 110 Jahre zurückliegt, nicht der Täter, aber derjenigen, die in der Täterposition sind, das heißt dem Staat, der sich als identisch mit dem damaligen Deutschen Reich sieht, und auch den Bürgerinnen und Bürgern dieses Staates als Verantwortung angenommen werden, sich damit auseinanderzusetzen. So, das ist im Grunde genommen vielleicht ein kleiner Überblick über ein paar wichtige Aspekte, die wir mit Völkermord im 20. Jahrhundert verbinden. Ich kann jetzt nicht in irgendwelche Kasuistik gehen, sondern skizziere jetzt in aller Kürze den Fall, um den es hier gehen soll. 1903 bis 1908. Das geht zunächst mal los mit einem kleinen Aufstand im Süden von von Namibia, dem heutigen Namibia, dem damaligen Deutsch-Südwestafrika. Dann kommt es zu einer großen Konfrontation mit den Ovahiriro im Zentrum des Landes, wo dann die erstmal sehr erfolgreich sind. Und dann kommt es aufgrund dessen zu einem Krieg, einer Kriegsführung von deutscher Seite, die sich mit dem Namen des Generals Lothar von Trotha verbindet, die in seinen Worten einen Rassenkrieg darstellt. Und dabei zugleich in der Logik des Siedlerkolonialismus liegt. Die diese Kolonie Deutsch-Westafrika war die einzige Kolonie, in der im kleinen Rahmen, weil es ist ein arides Gebiet, es ist ein riesiges Gebiet, es ist aber ein arides Gebiet, im Norden dieser späteren Polizeizone gibt es so vielleicht 400 Milliliter Niederschlag im Jahr, im Süden 200 Milliliter und weniger. Da braucht man also für eine Kuh braucht man 50 Hektar, dass sie überlebt. Nur um Ihnen etwas vorstellbar zu machen, wenn 60 Millionen Deutsche, also Einwohner in Deutschland lebten, damals im Deutschen Reich, dann konnten da nicht allzu viele hin auswandern. Aber es ist zumindest diese Vorstellung gewesen. Ein Neudeutschland wollte man haben und das war eben das Einzige, was man kriegen konnte. Aber entgegen der offiziellen Ideologie war das kein leeres Land. Also in juristischer Terminologie Terra nullius, also Land ohne Eigentümer, das gab es ja nicht auf der Welt. Und überall, wo es fiktiv behauptet wurde, ob in Nordamerika oder in Australien oder eben im südlichen Afrika, hat es eigentlich vergleichbare Folgen gehabt, nämlich die massive Enteignung der Autochtonen, das heißt der Menschen, die da schon lebten und natürlich auch durchaus ihre Gebiete hatten, ihre Rechte hatten, Brunnen gegraben haben, Wasserstellen benutzt und so weiter, für ihr Vieh und im Vieh war es im Wesentlichen. Und dem Bestreben, dieses Land und seine Ressourcen anzueignen, liegt eine Logik der Eliminierung. Nicht unbedingt physisch, aber allermindestens der Eliminierung als kohärente Gruppe, Landenteignung, Enteignung von Vieh und eben dann als Folge, wenn es Widerstand gibt, durchaus auch dann bis hin zum Völkermord. Wobei zu sagen ist, Völkermord im kolonialen Rahmen gab es gar nicht so viel, aber es wird eben diskutiert im Zusammenhang auch mit Australien, wird auch diskutiert im Zusammenhang mit Nordamerika. Wobei das dann ganz andere Zeitfenster sind, über die wir reden. Hauptbetroffene waren nun zwei Gruppen, ich habe sie schon ansatzweise erwähnt. Ovahiriro oder Herero, aber Leute, die das selber sind, die hören das nicht gerne, deswegen benutze ich also den richtigen Plural, Ovahiriro, Singular Umuhiriro. Und Nama sind ganz andere Gruppen mit einer ganz anderen Sprache, wohnen also Ovahiriro im Zentrum, Nama im Süden des Landes, die sich auch mit der deutschen Kolonialmacht in unterschiedlichen Phasen erhoben bzw. Konfrontiert waren. Das heißt, zunächst 1904 gab es den Herero-Deutschen Krieg als erste Etappe dieses Geschehens mit der Ihnen vielleicht bekannten Schlacht am Waterberg am 11. August 1904 und in der Folge der Absperrung der Omaheke-Steppe, wo die Herero sich zurückgezogen hatten und oder geflohen waren, wo sie dann im Prinzip der Vernichtung anheimgefallen sind. Am 3. Oktober haben sich dann die Nama gegen die deutsche Kolonialherrschaft erhoben. Und dieser Krieg ging sehr viel länger. Der ging bis 1908 und währenddessen gab es dann eben erstmal zwei Proklamationen des Generals von Trotha, die man als Vernichtungsproklamationen bezeichnen kann, wo es darum ging, dass zunächst mal Herero nicht mehr aus der Omaheke rausgelassen wurden, alle erschossen werden sollten. Viel wird dann darauf gemacht von apologetischer Seite, dass zwei Tage später von Trotha einen Tagesbefehl erlassen hat, wo er gesagt hat, nein, also Frauen und Kinder sollen nicht erschossen werden, über deren Köpfe soll hinweggeschossen werden, dass sie wieder in die Steppe zurückfliehen. Ja, was passiert da mit ihnen? Das ist also auch die netten Menschen, zum großen Teil in Namibia, die sich darauf berufen, wissen vielleicht nicht, machen sich vielleicht nicht klar, welchen Zynismus sie da aufsitzen. Gegenüber den Nama wurde eine ähnliche Proklamation erlassen am 22. April 1905. Ebenfalls im Grunde genommen die absolute Unterwerfung oder eben Vernichtung. Wobei ich jetzt schon erwähnt habe, es ist also eine intentionale Aktion durch die Proklamation belegt. Vernichtung zum einen durch Hunger und Durst und dann einige Zeit später, als diese erste Proklamation dann schließlich von Berlin aus aufgehoben wurde und die Überlebenden in Konzentrationslager gebracht wurden, wobei daran gearbeitet wird, wie diese Konzentrationslager, in welchem Verhältnis die zu denen der Nazis stehen. Also es sind sicherlich nicht dasselbe. Aber es sind also Todesraten zum Teil bis zu über 50% dort zu verzeichnen gewesen. Eine wichtige Gruppe, Nama-Gruppe, Witboi, haben also berichtet, dass in einem Selbstzeugnis berichtet, dass von über 1700, die auf der Haifischinsel interniert wurden, 300 überlebt haben. Also das sind schon drastische Zahlen. Und man kann also sicherlich von Vernichtung reden. Aber was ich vorhin im Zusammenhang mit der UN-Konvention gesagt habe, Zerstörung der Lebensgrundlage als Gruppe, wurde dann sehr konsequent durchgeführt und auch kodifiziert in den eingeborenen Verordnungen von 1907, nämlich komplette Landenteignung, Verbot des Besitzes von Großvieh, das heißt also jegliche ernsthaften ökonomischen Grundlagen wurden ihnen genommen und das Verbot des Großviehbesitzes hat zugleich bedeutet, dass die heiligen Rinder der Ovaherero nicht mehr, also sie konnten die nicht mehr auch wiederbekommen. Und das heißt also, ihre symbolische Reproduktion war auch zerstört. Hinzu kam Arbeitspflicht, Verbot, anderen als ganz kleine Gruppen zu siedeln, Deportationen und Ähnliches. Also von Zerstörung der Lebensgrundlagen als Gruppe kann man ernsthaft reden. Und es wurde das gesamte Land reorganisiert, räumlich reorganisiert. Wenn Sie also heute auf dem Flughafen ankommen in Windhoek und der ist 40 Kilometer von der Stadt entfernt und Sie fahren diese 40 Kilometer, wenn Sie die Augen aufmachen und sich daran erinnern, was ich Ihnen gesagt habe, sehen Sie es. Sie sehen eine Landschaft, also erstmal faszinierende Berge und so weiter, das sollte man erst nicht verschweigen, aber vor allen Dingen sehen Sie eine Landschaft, die wirklich rationalisiert ist. Links und rechts der Teerstraße ein Streifen von etwa 20 Metern, der freigehalten wird, der meistens auch gemäht ist. Dann kommen Zäune. Wer sich auskennt, weiß, was ein Wildzaun, weil eine Farm ist, in der Wild gehalten wird und welche Vieh gehalten wird und so weiter. Und von Zeit zu Zeit ein Farmtor, wo der Name und der Farm und des Eigentümers draufsteht. Sonst sehen Sie erstaunlich wenig. Was Sie nicht sehen, sind Menschen, und was Sie fast auch nicht sehen, sind Tiere, erst recht keine großen Tiere, vielleicht mal ein Warzenschwein oder ein Pavian. Das ist die Folge des Völkermords. Die Landschaft ist durchrationalisiert. Hinter den Zäunen gibt es Farmen, wo natürlich auch Farmarbeiter leben, aber nur solange sie da in Lohn und Brot stehen und geduldet werden. Wenn Sie sich nun die Mühe machen, nicht nach Westen Richtung Windhoek zu fahren, sondern nach Osten Richtung Botswana und über die Grenze von Botswana fahren, also auf der gleichen Breite, gleiches Klima und so weiter, also alles konstant gehalten, plötzlich sehen Sie eine völlig andere Szenerie. Sie sehen Häuser, Siedlungen, wenn Sie Auto fahren, anders geht es auch gar nicht für uns einen, wenn man nicht ganz kräftig konstitutiv dran ist, dann müssen Sie aufpassen, dass Sie keine Leute überfahren, nicht mit Viechern zusammenstoßen. Plötzlich sind Sie in einer anderen Welt, die eben nicht von dieser räumlichen Reorganisation betroffen ist. Ich kann das jetzt nicht begründen, aber es gibt ist durchaus sinnvoll zu sagen, dass im Grunde genommen hier für dieses Land, das ja später unter Südafrika dann unter diesem System gelebt hat, die Grundlagen der Apartheid gelegt wurden, nämlich dessen, was dann ideologisch als separat getrennte Entwicklung bezeichnet wurde. Ich will jetzt mit der gebotenen Kürze Ihnen vor Augen führen, dass dieser sehr einschneidende Völkermord zunächst mal in Deutschland ein erstaunliches Maß an Publizität hatte, also ein öffentlicher Völkermord war, was im 20. Jahrhundert eine große Ausnahme ist. Also auch die Nazis haben ja einiges getan, dass das, was sie veranstaltet haben im Osten, nicht publik wurde. Und das gilt eigentlich für den großen Großteil von Völkermorden, von denen es ja leider nicht so wenige gab im 20. Jahrhundert auch. Hier haben wir eine intensive Berichterstattung. Also wir haben ja ein sehr tolles Projekt hier in Freiburg, Freiburg Postkolonial, also Webseite. Da können Sie die Dokumentation sehen, was in der Freiburger Zeitung, die damals eine Morgen- und eine Abendausgabe hatte, über diesen Krieg berichtet wurde. Es hat mein Freund Heiko Wiegmann mit viel Mühe alles eingescannt, ist ganz leicht zugänglich und ist beeindruckend. Es gab Feldzugsberichte, einschließlich des großen Generalstabswerkes, also die kriegsgeschichtliche Abteilung, hat ein goldgeprägtes, zweibändiges Werk produziert, um dem deutschen Volk zu zeigen, was seine Soldaten alles geleistet haben. Und da wurde nicht hinterm Berg gehalten, dass diese Menschen, die da bekämpft worden waren, vernichtet worden sind. Es gab eine große Memoirenliteratur, es gab Romane, der wichtigste davon sollte genannt werden, Peter Moores Fahrt nach Südwest von Gustav Frenzen, der damals Nobelpreisverdächtig war und in seinem Buch unter anderem einen älteren Offizier sagen lässt, dass diese Afrikaner den Tod vor Gott und den Menschen verdient haben, weil sie dieses Land nicht ordentlich bewirtschaftet hätten. Was faktisch nicht stimmt, aber eine klassische Argumentation ist. Also das sind wirklich drastische Dinge. Peter Moores Fahrt nach Südwest war Schullektüre, hatte hohe Auflagen bis 1945. Also das ist keine Petitesse. Es wurden Ansichtspostkarten von Hinrichtungsszenen, von Gefangenentransporten und ähnlichem. Liebe Grüße in die Heimat, dein Willi, losgeschickt. Es gab aber auch sehr kontroverse Reichstagsdebatten und man muss es sagen, einer wie August Bebel hat nicht hinterm Berg gehalten mit seiner Kritik. Also er hat etwas getan für sein Vaterland, der vaterlandslose Geselle, als den sie ihn bezeichnet haben, wenn man so möchte. Ganz ohne Opposition war es nicht, und es gab sogar einen wilden Wahlkampf 1907 in den sogenannten Hottentottenwahlen. Ich habe jetzt nicht gesagt, die Namen werden pejorativ kolonialistisch als Hottentotten bezeichnet, das muss man sagen, damit Sie es verstehen, aber bitte dran denken, das gehört sich gar nicht. Da ist ein Wahlkampf geführt worden, der von Rosa Luxemburg einige Jahre später retrospektiv als Pogromstimmung bezeichnet wurde, und zwar, weil die Opposition, das Zentrum und die SPD und einige kleinere Parteien Kredite für den Bau einer Eisenbahn im Süden Namibias, um die Kriegsanstrengungen verweigert hatten. Es ging aber auch, nachdem die ganze Herrlichkeit, die deutsche Kolonialherrschaft war ja nur 30 Jahre, in Namibia war es 1915 zu Ende, nachdem das alles vorbei war, gab es eine kräftige kolonialrevolutionistische Bewegung in der Weimarer Zeit. Die deutsche Kolonialgesellschaft hatte damals mehr Mitglieder als zu Kaiserszeiten. Das heißt also, es wurde nach wie vor über diese Fragen sehr offen geredet, und eben solche Texte wie der erwähnte Roman Peter Moors Fahrt nach Südwest haben keinen Zweifel daran gelassen, was passiert war. Das heißt, im deutschen öffentlichen Bewusstsein war diese Geschichte präsent, nicht mit der Terminologie als Völkermord, sondern aber durchaus, was geschehen war. Und das waren natürlich die Schutztruppe, das waren Helden. Man kann sich ja überlegen, das war der letzte siegreiche Krieg, den eine deutsche Armee geführt hat. Also das ist ein bisschen nicht so, fällt einem nicht gleich ein, aber mir ist es mal klar geworden, und das heißt ja was. Gut, nach 1945 glaube ich schon sagen zu können, gab es einen Bruch. Wir haben eigentlich eine Nicht-Thematisierung der kolonialen Vergangenheit Deutschlands, so etwas wie Entlastung. Ne? Es gab den Algerienkrieg, es gab alles mögliche andere. Wir hatten nichts mehr damit zu tun, bis zu dem Punkt, dass immerhin Christian Ströbele zu 1999 meinen konnte, Deutschland wäre ja völlig kolonial unbelastet und könnte als Vermittler in Afrika auftreten. Also es zu seiner Ehre sei es gesagt, wir haben ihm das kräftig mehrmals unter die Nase gerieben. Er hatte eingesehen, dass es falsch war. Aber also er ist ja einer der ehrlicheren Politiker in diesem Land, glaube ich, immer noch. Aber es zeigt einfach, wie auch kritische Geister nicht sich klar waren, was passiert war. In Namibia gab es natürlich vor 1999 bereits die offizielle Kollaboration mit der Apartheid. Es gab das Konsulat in Windhoek, obwohl Namibia illegal von Südafrika besetzt war damals. Es gab die deutschen Schulen, es gab die Abiturkommissionen, die jedes Jahr dahin gereist sind, um den deutschsprachigen jungen Leuten das Abitur abzunehmen. Es gab alle möglichen Dinge, die im Grunde genommen diese illegale koloniale Herrschaft Südafrikas gestützt haben. Das hat sich dann etwas relativiert. In den 80er Jahren hat dann die Bundesregierung in gewisser Weise eine vermittelnde Rolle eingenommen in der Kontaktgruppe, die schließlich 1989 in Namibia zu Wahlen und 1990 zur Unabhängigkeit geführt hat. Und das war dann der Anlass der Bundestagsresolution von 1989, wo ausdrücklich eine besondere Verantwortung Deutschlands für Namibia erklärt worden ist. Und die wird immer wieder zitiert. Deswegen zwei Dinge. Es hat zwischen den Fraktionen einen Streit über die Begründung dieser besonderen Verantwortung gegeben. Ging es darum, dass der Völkermord passiert war? Das gab es durchaus, diesen Hinweis von Seiten der Grünen. Oder vielleicht entsteht die besondere Verantwortung durch die Anwesenheit Deutschsprachiger in Namibia, die dann gleich als Deutsche bezeichnet werden. Oder vielleicht durch die Kollaboration mit der Apartheid. Das waren also sehr unterschiedliche Begründungsstrategien, die man da ins Feld geführt hat. Und dann hat man das getan, was in der Politik ganz oft passiert. Man hat einfach nur gesagt, besondere Verantwortung. Das heißt, bis zum heutigen Tag wird offiziell nicht gesagt, warum die eigentlich besteht. Sie wirkt sich dann aus, offiziell in der höchsten Pro-Kopf-Entwicklungszusammenarbeit weltweit von Deutschland. Und andererseits kontrastiert sie, kann man sagen, mit der nach wie vor durchgehaltenen Verweigerung einer offiziellen Entschuldigung für den Völkermord. Was also in besonders drastischer Weise, das kann ich in der Diskussion lieber sagen, weil wir schon ein bisschen knapp sind mit der Zeit, von Kohl als Kanzler 1995 und Roman Herzog als Bundespräsident 1997, als sie Namibia besucht haben, dann deutlich gemacht worden ist. Wir haben allerdings Bewegung in der Sache, das sollte nicht verkannt werden. Es hat einen Anlauf zur Entschuldigung gegeben durch Heidemarie Wieczorek-Zeul als Ministerin für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, so rum, die 2004 beim 100-jährigen Gedenkereignis für die Schlacht am Waterberg eine Rede gehalten hat, wo sie sich um Vergebung unserer Übertretungen darum gebeten hat. Sie hat es aber als Kabinettsmitglied getan, das ausdrücklich gegen die Kabinettsdisziplin verstoßen hat. Das hat sie jüngst nochmal in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung ausdrücklich bestätigt. Sie ist nach Windhoek zurückgefahren und wusste nicht, ob Schröder sie nicht bereits rausgeschmissen hat, weil sie ausdrücklich gegen die Linie des Auswärtigen Amtes verstoßen hatte. Das ist keine offizielle Entschuldigung. Das ist eine mutige Aktion von Heidemarie Wieczorek-Zeul, was man nicht kleinreden sollte. Aber es ist keine offizielle Entschuldigung des deutschen Staates und seiner Repräsentanten. Was folgte, waren eine Reihe von unilateralen Schritten. Das heißt, wenn man in einer Täterposition sich befindet, dann sollte man wissen, was sich gehört. Und das gehört sich eigentlich, dass man, wenn man sich entschuldigt, ich meine, wenn ich Ihnen auf den Fuß trete, sage ich Entschuldigung und Sie sagen, ist nichts passiert, oder sagen auch au, und das hätten Sie sein lassen können, und damit ist aber die Sache in aller Regel gelaufen. Das geht aber in so einem Fall nicht, wenn ich mich für ein Verbrechen entschuldige, ein Staatsverbrechen des Völkermords, da muss es Wiedergutmachung geben. Und das weiß man in Deutschland. Wiedergutmachung ist ein in der Terminologie problematisches, aber wohlbekanntes Wort, und es gibt Erfahrung mit diesen, in Deutschland, gerade in Deutschland gibt es Erfahrung mit diesen Problemen. Stattdessen wurde also von deutscher Seite eine Sonderinitiative ins Leben gerufen, die dann auch, wie immer wieder von Opfergruppen betont wird, einseitig in Namibia durchgeführt wurde, schon mit Beteiligung der namibischen Regierung, aber mit viel zu wenig Beteiligung der Opfergruppen selbst. Das ist ein eigenes Problem, das ich nicht jetzt ausführen kann. Und konzentriert hat sich das Ganze 2011 bei der Rückgabe von 20 Schädeln, die aus Namibia deportiert worden waren während der Kolonialzeit und in der Charité in Berlin aufbewahrt wurden. Auch da hat das Auswärtige Amt sich geweigert zu sagen, was passiert war. Sie haben gesagt, Angehörige dieser Volksgruppen, die während der deutschen Kolonialzeit ums Leben gekommen waren. Es hat eine Verweigerung der Anerkennung gegeben. Die Delegation ist offiziell in Berlin fast nicht wahrgenommen worden. Und dann gab es bei der eigentlichen Übergabe einen diplomatischen Eklat, dass die Staatsministerin Cornelia Pieper eine Rede gehalten hat, die einzige Rede, die bei der Gelegenheit auf Deutsch gehalten wurde. Und dann, als es Proteste von Angehörigen der deutschen Zivilgesellschaft gab, aus dem Saal gelaufen ist, ohne sich auch nur von den namibischen Würdenträgern zu verabschieden. Also das sind einfach Dinge, die dürfen nicht passieren. Ich kann das ließe sich jetzt noch ausführen, aber die Folge im Grunde genommen war, dass bei einer zweiten Repatriierung, die auch hier im Haus der Lieben Hand teilweise stattfand, weil in Freiburg auch 14 Schädel in der Alexander-Eckers-Sammlung, die da drüben und im Keller des KG2 zu finden ist. Das kann man sich mal vorstellen, wenn man da, dass da 1600 Schädel unten lagern. War ich auch völlig platt, als ich das mitgekriegt habe. 14 davon waren also wahrscheinlich aus Namibia, sind dann restituiert worden. Das ist alles faktisch unter Ausschluss der namibischen Öffentlichkeit passiert. Ich habe 10 Tage vorher einen Anruf bekommen, wo ich gesagt bekam, weißt du, dass am 4. März in Freiburg diese Schädel zurückgegeben werden? Nein, sagte ich, ich weiß es nicht. Vorsitzende des NAMA Technical Genocide Committee in Namibia angerufen, habe gesagt, weißt du, dass am 4. März diese Schädel zurückgegeben werden? Nein, ich weiß es nicht. Dieses SWAPO-Mitglied und Mitglied des Zentralkomitees und inzwischen auch wieder Parlamentsabgeordnete. Ist kein kleines Licht. Also es war schon eine frappierende Geschichte. Ne? Hängt sicherlich damit zusammen, dass man Öffentlichkeit hier scheut. Also dass nur ausschließlich eine lange Geschichte. Ich kann nicht leicht ins Reden kommen, ich will versuchen, es nicht zu tun. Also noch jetzt einige Sachen zur aktuellen politischen Konstellation. Ich denke, da gibt es einen größeren Kontext, und der ist in der Auseinandersetzung mit Verbrechen des Zweiten Weltkriegs zu suchen. Es hat in letzter Zeit Initiativen gegeben, anders damit umzugehen als lange Zeit. Und ich nenne nur in Frankreich Oradour, in Italien und in Griechenland auch Fälle, wo zumindest der aktuelle Bundespräsident einiges Worte gesagt haben im Rahmen des Versuchs, rechtlich nichts zu sagen, was von der Bundesregierung abweicht, und zuletzt auch mit Russland zumindest das, was andeutungsweise über das Schicksal der russischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg gesagt wurde. Das halte ich für eine wichtige Geschichte, die zeigt, dass erinnerungspolitisch immer wieder, was ich vorhin auch gesagt habe, Dinge in Bewegung geraten, dass man durchaus nicht sagen kann, alles bleibt immer beim Alten. Dazu gehört auch die erwähnte Durchsetzung der Bundestagsresolution zu Armenien gegen den Willen offensichtlich der Regierung und ansatzweise ihre Verknüpfung mit Namibia, zumindest in der Rede von Özdemir von den Grünen, ist das ausdrücklich im Bundestag erfolgt. Das, denke ich, sind Hinweise, dass hier wir ganz aktuell erleben, möglicherweise Veränderungen im öffentlichen Diskurs, was natürlich auch für mich als Sozialwissenschaftler, ganz unabhängig davon, wie mein sonstiges Engagement ist, eine spannende Geschichte ist. in die gleiche Richtung weist einiges im Presseecho der letzten paar Wochen, also etwa in der Welt sogar, in der Süddeutschen Zeitung, also in der Qualitätspresse, die nicht unbedingt radikaler oder linker Umtriebe verdächtig ist. Und ich denke, unter diesen Umständen gibt es eine Herausforderung für die Zivilgesellschaft. Und da wir hier ja durchaus auch in einem politischen Rahmen zusammen sind, möchte ich schließen mit dem Hinweis, es wird demnächst einen Appell an die Bundesregierung geben, sich endlich in der Frage des Völkermords in die richtige Richtung zu bewegen. Und das sollten Sie vielleicht im Auge behalten. Ich bin da auch gerne bereit, mich ansprechen zu lassen. Und das heißt also, man kann da in einem bescheidenen Rahmen durchaus auch tätig werden, wenn man das für richtig hält.